Erster eines Tages sagte Jonathan, Sauls Sohn, zu seinem Waffenträger, ohne es seinem Vater zu sagen, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Zweiter Saul saß zu dieser Zeit am Rand von Gibea unter einem Granatapfelbaum bei Migron, und er hatte ungefähr 600 Männer bei sich. Dritter Ahia, der Priester, trug damals den Ephod. Er war der Sohn von Ahitub und der Bruder von Ikabod. Niemand wusste, dass Jonathan weggegangen war. Vierter in dem Pass, den Jonathan überqueren wollte, um die Philister anzugreifen, gab es auf beiden Seiten eine Felszacke. Die eine hieß Bozes und die andere Sene. Fünfter eine Felszacke lag steil im Norden, gegenüber von Michmas, während die andere im Süden, gegenüber von Geba, lag. Sechster Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen zum Posten dieser unbeschnittenen Männer. Vielleicht wird der Herr für uns kämpfen, denn für den Herrn ist es egal, ob er mit vielen oder wenigen hilft. Siebter der Waffenträger antwortete ihm, mach, was du für richtig hältst. Ich bin bereit, dir zu folgen, was du willst, will ich auch. Achter Jonathan sagte, gut, wenn wir jetzt zu den Männern hinübergehen und sie uns sehen, neunter und sie uns dann zurufen, wartet, bis wir zu euch kommen, dann bleiben wir stehen und steigen nicht zu ihnen hinauf. Zehnter rufen sie aber, kommt herauf zu uns, dann steigen wir hinauf, denn das ist ein Zeichen, dass der Herr sie uns ausgeliefert hat. Das soll uns als Zeichen dienen. Elfter als die beiden Männer zum Philisterposten kamen, dachten die Philister, das sind Hebräer, die aus ihren Verstecken kommen. Zwölfter die Männer vom Posten riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu, kommt herauf zu uns, dann zeigen wir euch etwas. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, folge mir, denn der Herr hat sie Israel ausgeliefert. Dreizehnter Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger folgte ihm. Die Philister flohen vor Jonathan, aber er schlug sie nieder, und sein Waffenträger tötete die anderen hinter ihm. Vierzehnter bei diesem ersten Angriff töteten Jonathan und sein Waffenträger ungefähr 20 Männer auf einem kleinen Stück Land. Fünfzehnter dann entstand große Angst im Lager und unter allen Soldaten. Auch der Posten und die Plünderer bekamen Angst. Dazu bebte die Erde, was eine große Furcht vor Gott auslöste. 16. Als Sauls Speer von Gibea in Benjamin aus zusahen, sahen sie, wie sich das Lager der Philister bewegte und in Unordnung geriet. 17. Saul befahl den Männern um ihn herum, zählt nach, wer von uns weggegangen ist. Als sie nachzählten, fehlten Jonathan und sein Waffenträger. 18. Dann befahl Saul Ahia, bring den Ephod her. Denn Ahia trug damals den Ephod vor den Israeliten. 19. Während Saul mit dem Priester sprach, wurde der Lärm im Lager der Philister immer lauter, so dass Saul dem Priester befahl, hör auf. 20. Saul und alle seine Soldaten versammelten sich. Als sie zum Kampfplatz kamen, kämpfte jeder Philister gegen den anderen, so dass eine sehr große Verwirrung entstand. 21. Die Hebräer, die schon lange bei den Philistern waren und mit ihnen in den Krieg gezogen waren, wechselten nun die Seite. Sie schlossen sich den Israeliten an, die bei Saul und Jonathan waren. 22. Auch alle israelitischen Männer, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen. Deshalb verfolgten sie die Philister, um sie zu bekämpfen. 23. So gab der Herr Israel an diesem Tag den Sieg. Der Kampf breitete sich bis nach Bet-Aven aus. 24. Das ganze Volk, etwa 10.000 Mann, war mit Saul unterwegs, und der Kampf verteilte sich im Gebirge Ephraim. An diesem Tag machte Saul einen großen Fehler, er ließ das Volk schwören, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Deshalb aß niemand etwas. 25. Es gab Honigwaben auf dem Feld. 26. Als das Volk zu den Waben kam, waren die Bienen weggeflogen. Trotzdem aß niemand davon, weil die Leute Angst vor dem Eid hatten. 27. Jonathan hatte nicht gehört, wie sein Vater den Eid von den Leuten verlangt hatte. Deshalb steckte er die Spitze seines Stabes in eine Honigwabe, nahm etwas Honig und aß davon. Sofort wurden seine Augen wieder klar. 28. Einer der Soldaten sprach ihn an und sagte, dein Vater hat das Volk einen feierlichen Eid schwören lassen, verflucht sei jeder, der heute etwas isst. Aber das Volk ist sehr müde. 29. Jonathan antwortete, mein Vater bringt Unglück über das Land. Sieh doch, wie meine Augen leuchten, nur weil ich ein bisschen Honig gegessen habe. 30. Wie viel besser wäre es gewesen, wenn die Leute heute von der Beute der Feinde gegessen hätten. Aber jetzt ist der Sieg über die Philister nicht so groß geworden. 31. An diesem Tag schlugen sie die Philister von Michmas bis Ajalon, und die Soldaten waren sehr erschöpft. 32. Die Leute stürzten sich auf die Beute, nahmen Schafe, Rinder und Kälber. Sie schlachteten sie auf dem Boden und aßen das Fleisch mit dem Blut. 33. Als Saul die Nachricht bekam, dass die Leute gegen den Herrn sündigten, indem sie Fleisch mit Blut aßen, rief er, ihr handelt falsch. Rollt mir einen großen Stein her. 34. Saul befahl, geht zu den Leuten und sagt ihnen, jeder soll sein Rind und sein Schaf zu mir bringen und es hier schlachten und dann essen. So sündigt ihr nicht gegen den Herrn, indem ihr es mit dem Blut esst. Da brachte jeder, was er hatte, und schlachtete es dort. 35. Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den Saul für den Herrn baute. 36. Saul schlug vor, wir wollen die Philister die ganze Nacht verfolgen, damit wir sie bis zum Morgen ausplündern und keinen von ihnen übrig lassen. Die Leute riefen, mach, was du für richtig hältst. Aber der Priester sagte, lasst uns hier vor Gott treten. 37. Als Saul Gott fragte, soll ich die Philister verfolgen? Wirst du sie Israel ausliefern, bekam er an diesem Tag keine Antwort. 38. Da befahl Saul, kommt her, alle Anführer des Volkes, und findet heraus, wer heute diese Sünde begangen hat. 39. So wahr der Herr lebt, der Israel den Sieg gegeben hat, selbst wenn mein Sohn Jonathan schuldig ist, muss er sterben. Aber niemand vom Volk antwortete ihm. 40. Dann befahl er ganz Israel, ihr steht auf der einen Seite, und ich und mein Sohn Jonathan stehen auf der anderen Seite. Das Volk antwortete Saul, mach, was du für richtig hältst. 41. Saul rief, Herr, Gott Israels, warum hast du deinem Diener heute nicht geantwortet? Wenn diese Schuld bei mir oder meinem Sohn Jonathan liegt, Herr, Gott Israels, dann zeige es durch Urim. Wenn sie aber bei deinem Volk Israel liegt, dann zeige es durch Tummim. Da wurden Jonathan und Saul als schuldig erkannt, aber das Volk war unschuldig. 42. Saul befahl, los zwischen mir und meinem Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan als schuldig erkannt. 43. Saul fragte Jonathan, sag mir, was hast du getan? Jonathan erzählte es ihm und sagte, ich habe nur ein wenig Honig mit der Spitze meines Stabes gegessen. Muss ich dafür sterben? 44. Saul antwortete, Gott soll mir das antun, was er will, wenn du nicht stirbst, Jonathan. 45. Aber das Volk rief Saul zu, soll Jonathan sterben, der Israel diesen großen Sieg gebracht hat? Das darf nicht sein. So wahr der Herr lebt, kein Haar von seinem Kopf soll auf die Erde fallen, denn er hat heute mit Gottes Hilfe gekämpft. So rettete das Volk Jonathan, damit er nicht sterben musste. 46. Saul kehrte von der Verfolgung der Philister zurück, und die Philister zogen sich in ihr Gebiet zurück. 47. Als Saul König über Israel geworden war, führte er Kriege gegen alle seine Feinde ringsum, gegen Moab, die Ammoniter, Edom, den König von Zoba und die Philister. Überall, wohin er sich wandte, war er siegreich. 48. Er zeigte auch Mut, besiegte Amalek und rettete Israel aus der Hand seiner Plünderer. 49. Sauls Söhne waren Jonathan, Jischio und Malkischua, und seine zwei Töchter hießen Merab, die Ältere, und Michal, die Jüngere. 50. Sauls Frau hieß Ahinom, die Tochter von Ahimaaz, und sein Heerführer war Abner, der Sohn von Ner, Sauls Onkel. 51. Sauls Vater Kisch und Abners Vater Ner waren beide Söhne von Abbil. 52. Der Krieg gegen die Philister dauerte jedoch heftig an, solange Saul lebte. Wenn Saul einen tapferen oder kriegstüchtigen Mann sah, nahm er ihn in seine Armee auf.